Sorry, people. Sorry, Leute. 3 months alive, no video maker here, Daniel and me alone. 3 Monate kein Live und jetzt ist keine Videoproduzentin hier. Daniel und ich sind alleine. But I think now we should have sound. Aber ich denke, jetzt müssen wir Ton haben. So let us know on YouTube if we have sound. Lass uns einmal schauen, ob wir auf YouTube auch Ton haben. We have sound. Wir haben Ton. All right, cool. Well, we are back in life with Daniel and me. That's strange and exciting and cute. Okay, wir sind zurück im Live. Nur Daniel und ich. Das ist seltsam und aufregend und schön und wunderbar. I'm gonna start with a music while people come in. Ich werde mit Musik anfangen, bis die Leute reinkommen. I love that song. Ich liebe dieses Lied. Good morning, good morning, good morning for all those who just now joined us. Guten Morgen an alle, die erst jetzt dazu gekommen sind. Wir sind wieder zurück. Oh, then some people ask for the name. I think it's called Holy Forever. Das Lied heißt Holy Forever. Holy Forever from Jen Johnson, Bethel Music. Von Jen Johnson, Bethel Music. We need more music that just make Jesus big. Wir brauchen mehr Lieder, die Jesus einfach groß machen. Just talk about his greatness and what he is. Die über seine Größe sprechen und davon, wer er ist. Today I've spent some time this morning reading through John 17. Heute Morgen habe ich Zeit damit verbracht, Johannes 17 zu lesen. And I was actually reading something else, but I just felt the Lord wanted me to go to John 17. Eigentlich lese ich etwas anderes, aber ich empfand, dass der Herr möchte, dass ich zu Johannes 17 gehe. And there are some things that gripped me like never before. Und es gab ein paar Dinge, die mich wie nie zuvor bewegt haben. And John 17 is a beautiful chapter. Johannes 17 ist ein wunderschönes Kapitel. Denn es spricht von den letzten Momenten, bevor Jesus ans Kreuz ging. And it's actually known this chapter as the high priestly prayer of Jesus. Man nennt das Kapitel auch das hohepriesterliche Gebet von Jesus. So Jesus is praying to the Father and he's saying some very powerful things. Jesus betet zum Vater und er sagt ein paar sehr kraftvolle Dinge. So let's start with verse 1. Okay, fangen wir mit Vers 1 an. You know, as I read through this chapter, als ich das Kapitel durchgelesen habe, dachte ich, du meine Güte, wir könnten 10 Lives dazu machen. Aber ich beginne lediglich am Anfang und nehme dann die Dinge heraus, die heute für uns wirklich wichtig sind. Holy Spirit, we just thank you that you are here. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist. Not only in us, nicht nur in uns. Not only in the studio, nicht nur im Studio. But everywhere where people are watching too. Sondern überall, wo Menschen zuschauen, ebenfalls. So Spirit of God, we pray that you take this word, Geist Gottes, wir beten, dass du diese Worte nimmst. And that you impact the hearts of the people, und dass du die Herzen der Menschen berührst. That you fill the hearts with new revelation, füll ihre Herzen mit Offenbarung. That they can walk worthy of Jesus. Dass sie ein jesuswürdiges Leben führen können. Thank you, Holy Spirit, that you love to do that. Und danke, Heiliger Geist, dass du es liebst, das zu tun. Amen. Amen. We have to make this little air here, it's very hot in the studio today. Wir müssen die Klimaanlage ein bisschen anschalten. Es ist sehr heiß heute. So look at verse 1. Also schau dir Vers 1 an. And I'm using the Passion Translation. Und ich verwende die Passion-Übersetzung. This is what Jesus prayed as he looked up into heaven. Dies betete Jesus, während er in den Himmel hineinschaute. Father, the time has come, unveil the glorious splendor of your son. Vater, die Zeit ist gekommen, enthülle die herrliche Pracht deines Sohnes. And then he goes on to this. Und dann macht er so weiter. So that I will magnify your glory. So dass ich deine Herrlichkeit groß machen werde. This is it's an incredible thought. Das ist ein atemberaubender Gedanke. Jesus saying, look what Jesus saying. Schau, was Jesus sagt. I want you to unveil. I want you to unveil your glorious splendor of me, my own glory. Ich möchte, dass du die herrliche Pracht von mir enthüllst, meine eigene Herrlichkeit. Other translations say, Father, glorify me. Andere Übersetzungen sagen, Vater, verherrliche mich. You know, the Bible says in Corinthians the new covenant has been given for our glory. Die Bibel sagt im Korintherbrief, dass der neue Bund für unsere Herrlichkeit gegeben wurde. Isn't that incredible? Ist das nicht fantastisch? That God wants our life to show his glory. Gott möchte, dass unser Leben seine Herrlichkeit zeigt. God has no pleasure when you are not glorified. Gott hat keine Freude daran, wenn du nicht verherrlicht bist. Let me say that again. Ich sage das noch einmal. God has no pleasure when you are not glorified. Gott hat kein Gefallen daran, wenn du nicht verherrlicht bist. So that means our life should be life that are glorified life. Das heißt, unser Leben sollte ein verherrlichtes Leben sein. No, Rainer, that's wrong, Rainer. Nein, Rainer, das ist falsch. All the glory be to God. Alle Herrlichkeit gebührt Gott. So, let's think this thought. Gehen wir dem Gedanken einmal nach. Denken wir mal, dass es falsch wäre, wenn ich verherrlicht werde, weil alle Herrlichkeit Gott gebührt. So, the opposite of being glorified is to live a miserable life. Das Gegenteil von verherrlicht sein ist, ein elendes Leben zu führen. God's glory means God's goodness. Gottes Herrlichkeit bedeutet Gottes Güte. So the opposite of God's goodness is miserable. Und das Gegenteil von Gottes Güte ist erbärmlich oder schlecht. So if Daniel is not glorified, do you know what that means? Wenn Daniel also nicht verherrlicht ist, weißt du, was das heißt? It means it's a very, very, very, a bad representation of God. Es bedeutet, dass er Gott sehr, sehr, wirklich sehr schlecht repräsentiert. I'm not saying every person needs to be glorified. Ich sage nicht, dass jeder Mensch verherrlicht sein muss. I'm saying the children of God need to be glorified. Sondern ich sage, dass die Kinder Gottes verherrlicht sein müssen. Why? Warum? Because if a child of God doesn't live in the glory of God, denn wenn ein Kind Gottes nicht in der Herrlichkeit Gottes lebt, it points directly to God because it's a child of God. Dann geht das wieder auf Gott zurück, denn es ist ein Kind Gottes. Now God will not be glorified either. Dann wird Gott ebenfalls nicht verherrlicht. You tell me what glory God gets from a miserable Christian life. Sag mir doch, welche Ehre Gott aus einem elenden christlichen Leben erhält. You tell me what glory God gets when we live in poverty, in disease, in defeat. Sag mir, was für eine Ehre Gott erhält, wenn wir in Armut, in Krankheit, in Niederlage leben. You tell me. Sag mir das. He doesn't only get no glory. But he's putting him in a very bad light. Er bekommt nicht nur keine Ehre, sondern es stellt ihn in ein sehr schlechtes Licht. Do you know what the problem is? Weißt du, was das Problem ist? The problem is when we make our glorification or God's glory in our life. Das Problem ist, dass wir unsere Verherrlichung bzw. Gottes Herrlichkeit in unserem Leben the end. Zum Ende machen. Nós fazemos que isso tenha um fim em si mesmo. That's the problem. Das ist das Problem. So look what Jesus said. Schau, was Jesus sagt. He says, Father, unveil the glorious splendor of your Son, so that I will magnify your glory. Vater, enthülle die herrliche Pracht deines Sohnes, so dass ich deine Herrlichkeit groß machen werde. You see, if we could only understand. Siehst du, wenn wir nur verstehen könnten. That every time I walk in God's glory. His glory will be magnified. Dass jedes Mal, wenn ich in seiner Herrlichkeit wandle, dabei seine Herrlichkeit groß gemacht wird. Wenn wir eins mit Jesus sind, dann sollten wir alles haben, was er hat. This morning my son was up early. Heute Morgen stand mein Sohn schon früh auf. The dog woke him up. Der Hund hatte ihn geweckt. Als ich nach unten kam, saß er auf dem Sofa und streichelte die Katze. So I said, Clayton, do you wanna read? The devotion? Ich sagte, Clayton, möchtest du die Andacht lesen? The devotion book that I wrote. Das Andachtsbuch, das ich geschrieben habe, auf Portugiesisch. And he instantly said, yes. Und er sagte, ja. I said, let me grab a coffee. Ich sagte, ich hole mir noch schnell einen Kaffee. You find February 8th, that's the day today. Du suchst den 8. Februar raus, das ist heute. Yes. Well, ja, die Zeit läuft schnell. Ich hole also meinen Kaffee und du suchst die Seite raus und dann lesen wir es zusammen. And I said, would you like to read it or shall I read it? Und ich fragte, möchtest du lesen oder soll ich lesen? And he said, I would like to read. Und er sagte, ich möchte gerne lesen. So he read it and we talked about it and we prayed together. Also las er es und wir sprachen darüber und beteten zusammen. And today's devotion is about victory over sin. Und die heutige Andacht ist über das Thema Sieg über Sünde. How if we try to get victory over sin by our effort, our strength, it's all about us. Wie wir versuchen, Sieg über Sünde durch unsere Bemühung, unsere Kraft zu erhalten, es geht immer nur um uns. But if we gloriously overcome sin through the finished work of Christ, God will be glorified. Aber wenn wir die Sünde glorreich überwinden durch das vollbrachte Werk von Christus, wird Gott verherrlicht. So think about this wrong religious teaching or concept. Also denk mal über diese falsche religiöse Lehre oder das Konzept nach. Religiöse conceitum in theologi termus. God gets the glory. Gott erhält die Ehre. We're not. Und wir gar keine. Guys, if I get the glory and that's the end result, it's very, very wrong. Leute, wenn ich die Ehre erhalte und das ist das Endergebnis, ist das völlig falsch. Of course it's wrong. Selbstverständlich ist das falsch. Because unless Jesus Christ would have given his life for me, I could have never shared in God's glory. Denn wenn Jesus sein Leben nicht für mich gegeben hätte, könnte ich niemals Anteil an Gottes Herrlichkeit haben. But because of Jesus, my life needs to be glorified. Aber wegen Jesus muss mein Leben verherrlicht sein. It needs to express his incredible glory all day long. Es muss seine unfassbare Herrlichkeit den ganzen Tag lang zum Ausdruck bringen. That's when his glory will be magnified even more. Dann wird seine Herrlichkeit nur noch größer gemacht. You know, there is such a fine line between this religious attitude and the true message of the new covenant. Es gibt eine feine Linie zwischen dieser religiösen Haltung und der wahren Botschaft des neuen Bundes, des vollbrachten Werkes des Kreuzes. Nein, Rainer, das darfst du nicht sagen. Es ist nur er, nur er. Das ist Religion. Ich bin alles. Ich kann alles tun. Das ist total falsch. Das ist Humanismus. The right message is this. Die richtige Botschaft ist das. Because of what he did. Wegen dem, was er getan hat, my glory needs to be seen and manifested. Muss meine Herrlichkeit gesehen und manifestiert werden. Because this will turn directly, point directly back to his incredible glory. Denn das wird direkt auf seine unfassbare Herrlichkeit verweisen. My glory is not a self-made glory. Meine Herrlichkeit ist nicht meine selbstgemachte Herrlichkeit. It's God's glory manifest. Es ist Gottes Herrlichkeit, die sich durch mein Leben manifestiert. Ich habe eine Frage an dich. Lebst du ein verherrlichtes Leben? Und demonstriert und macht dein Leben Gottes Herrlichkeit noch größer? Wenn das nicht der Fall ist, sollte sich etwas ändern. Wenn wir lernen, dass es egal ist, in welchen Umständen wir leben, können wir immer im herrlichen Sieg von Jesus Christus leben, selbst in schwierigen Momenten. Gestern Abend, bevor ich ins Bett ging, ich lese gerne meine Bibel, bevor ich ins Bett gehe. Das ist etwas Neues. Ich habe das schon früher gemacht und dann habe ich es nicht gemacht und jetzt bin ich wieder zurückgekommen. Lange Zeit bin ich einfach im Bett gelegen und habe meditiert. Doch vor einiger Zeit dachte ich, ich möchte einfach die Bibel lesen und dann meditieren, bevor ich einschlafe. Gestern Abend bin ich also in meinem Bett gesessen und habe ein wenig meine Bibel gelesen. Und es war wie, zack, die Schleusen des Himmels waren offen. Es kam so viel Offenbarung, dass ich kaum mit Tippen hinterherkam. Deshalb dachte ich, das wäre ein großartiges Mentoring, um es nächste Woche aufzuzeichnen. Es gibt also etwas Gutes nächste Woche. But you know, once you understand that God is all day and all night long. Aber weißt du, wenn du verstehst, dass Gott sich den ganzen Tag und die ganze Nacht lang desperately desiring to have his name glorified. So sehr danach sehen, dass sein Name verherrlicht wird. And it's only going to happen as his children are glorified. Und das passiert nur, wenn seine Kinder verherrlicht werden. Denk darüber nach. Wenn wir der Leib Christi auf der Erde sind, wie soll Jesus groß gemacht werden, wenn es nicht durch uns geschieht? Denk darüber nach. In einem Leben voller Elend, in einem Leben der Niederlage, in einem Leben des Abmühens, in zerbrochenen Beziehungen, darin gibt es keine Ehre für unseren Gott. May we, as the children of God, walk the earth glorified. Mögen wir, die Kinder Gottes, verherrlicht auf dieser Erde leben. So that then His glory will be magnified every day and everywhere we go. Damit dann seine Herrlichkeit jeden Tag groß gemacht wird. Now Jesus continues. Nun fährt Jesus fort. You have already given me authority over all people. Du hast mir bereits Autorität über alle Menschen gegeben. The Greek word here for authority is the word exousia. Das Wort Autorität hier ist das griechische Wort exousia. Which literally means authority or a legal right to exercise power. Das tatsächlich Autorität bzw. das legale Recht, Macht auszuüben, bedeutet. So look. Also schau. Jesus is saying, hey, you've given me authority over all people. Jesus sagt hier, hey, du hast mir Autorität über alle Menschen gegeben. Do you know what? I've heard this statement so many times. God is in control. God is in control. God is in control. Weißt du, welche Aussage ich so oft gehört habe? Gott hat die Kontrolle. Gott ist in Kontrolle. But it's, you know, who's following me, it's actually not the truth. Aber wer mir folgt, weiß, dass dies in Wirklichkeit nicht wahr ist. So even though God has given Jesus authority over all people, denn obwohl Gott Jesus Autorität über alle Menschen gegeben hat, and even Jesus said in Matthew 28, all authority is given unto me. Und Jesus sagt in Matthäus 28 sogar, alle Autorität wurde mir gegeben. We have to look what Jesus does with that authority. Müssen wir schauen, was Jesus mit dieser Autorität tut. Do you know, there are people all over the world who have authority over other people. Es gibt überall auf der Welt Menschen, die Autorität über andere Menschen haben. That's how life is, and the Bible even teaches that. So ist das Leben und die Bibel lehrt das auch. If you are in an employment situation, your authority, your boss's authority over you. Wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist, ist dein Boss die Autorität über dir. Yes. Das ist so. If you have an agreement with him to work from 9 to 5, then from 9 to 5 you don't have authority over your life. Wenn du eine Vereinbarung mit ihm hast, dass du von 9 bis 17 Uhr arbeitest, dann hat er von 9 bis 17 Uhr Autorität über dein Leben. Wenn es dir nicht gefällt, wie er seine Autorität ausübt, musst du deinen Job wechseln. Aber die Wahrheit ist, dass er die Autorität hat. Über die Menschen, die für mich arbeiten, habe ich Autorität. Ich kann sie feuern oder nicht. So there is authority structure in the whole universe. Es gibt also Autoritätsstrukturen im ganzen Universum. But you know what's the sad thing? Aber weißt du, was das Traurige ist? This sometimes I have to really be very careful not to just cry. Ich muss sehr vorsichtig sein, dass ich nicht weine. And this is the sad thing. Das ist das Traurige. That in general, I understand I'm generalizing, yes. Im Allgemeinen. Und ich weiß, dass ich verallgemeinere, natürlich. But at large, the Christian world exercises authority just like the non-Christian world. Aber zum Großteil übt die christliche Welt Autorität ganz genau gleich wie die nicht-christliche Welt aus. Autorität, assim como os não-cristãos. Just the same way. Genau gleich. Church leaders use their authority at large like people in this world use their authority. Gemeindeleiter verwenden ihre Autorität zum Großteil genau gleich wie Führungskräfte in dieser Welt sie nutzen. Viele von ihnen nutzen ihre Autorität, als ob sie die Menschen in ihrer Gemeinde besitzen würden. Aber weißt du, das ist nicht die Art von Jesus. Jesus called his disciples and said, Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, the rulers of this world, they lord it, they dominate, they control their people. Die Herrscher dieser Welt, sie unterdrücken, dominieren und kontrollieren ihre Leute. Do not be like that. Seid nicht so. Jesus said, if you want to be the one in greatest authority, Jesus sagte, wenn ihr der mit der größten Autorität sein wollt, then you have to serve everybody. Dann müsst ihr jedem dienen. Look what Jesus said right here. Also schau, was Jesus hier sagt. He says, you have already given me authority over all people. Er sagte, du hast mir bereits Autorität über alle Menschen gegeben. For what reason? Aus welchem Grund? So that I might control them. Damit ich sie kontrollieren kann. So that I might tell them what to do. Damit ich ihnen sagen kann, was sie tun sollen. So that I will make sure that everybody does my will. Damit jeder meinen Willen tut. Guys, I'm gonna sow a thought as a seed into your heart that I hope you will develop yourself. Leute, ich werde einen Samen als Saat in euer Herz sehen und ich hoffe, dass er sich dort entwickeln wird. How Jesus uses his authority in the church. Darüber, wie Jesus seine Autorität in der Gemeinde nutzt. Jesus is the head of the church. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. And he's the authority. Er ist die Autorität. If Jesus would use his authority, wenn Jesus seine Autorität for only one reason, nur aus einem Grund verwenden würde, to make sure that every single Christian, which is part of the body of Christ, um sicherzustellen, dass jeder einzelne Christ, der Teil des Leibes Christi ist, would live the way he desires them to live. Only that. Auf die Weise leben würde, wie er es sich ersehnt. Nur das. Love perfectly. Vollkommen lieben. Do you still think that the world would be the same place? Denkst du, dass die Welt dann immer noch derselbe Ort wäre? No. Nein. The world would be a wonderfully transformed and loving world. Die Welt wäre eine wunderbare, transformierte und liebevolle Welt. Because 20% of the world's population, followers of Jesus, should change everything. Denn 20% der Weltbevölkerung, die Jesus nachfolgen, verändern alles. But Jesus doesn't do it. Aber Jesus tut das nicht. Jesus never uses his authority, even for what he knows is good. Jesus verwendet seine Autorität nie so, auch wenn er weiß, dass dies gut wäre. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? Jesus never controls with his authority. Jesus kontrolliert niemals durch seine Autorität. So look what he says. Also schau, was hier steht. You have already given me authority over all people, so that I may give the gift of eternal life to those that you have given me. Du hast mir bereits Autorität über alle Menschen gegeben, damit ich all jenen das Geschenk des ewigen Lebens gebe, die du mir gegeben hast. Do you know, the word for life here is Zoe. Das Wort für Leben hier ist Zoe. The quality of the life of Jesus. Die Qualität des Lebens von Jesus. So look what Jesus is saying. Also schau, was Jesus hier sagt. I have authority over all people. Not so I can make them do something. Ich habe Autorität über alle Menschen, nicht damit ich sie dazu bringe, etwas zu tun, sondern dass ich ihnen etwas geben kann. Ich zwinge es ihnen nicht auf, sondern ich biete es ihnen an. Jesus verwendet seine Autorität nicht, um dich zu schlagen, wenn du einen Fehler gemacht hast. Jesus verwendet seine Autorität nicht, um dich zu verändern, damit du ihm ähnlicher bist. All of these are decisions that you have to make. All das sind Entscheidungen, die du treffen musst. He uses the authority of people to give. Er verwendet seine Autorität, um zu geben. What would happen if we realized, was würde geschehen, wenn wir erkennen würden, that since Jesus uses his authority to give an amazing life, that's how we should use our authority too. Dass seit Jesus seine Autorität nutzt, um zu geben, dass auch wir unsere Autorität ebenfalls so nutzen. Last night, I cried so much, I mean so much, almost uncontrollably. Gestern habe ich so viel geweint, so sehr, fast unkontrollierbar. Because I had a conversation with one of the people who works here in our ministry. Denn ich hatte ein Gespräch mit einer Person, die hier in unserem Dienst arbeitet. And I remember another conversation last July. Und ich erinnerte mich an ein anderes Gespräch im letzten Juli. Where there was trouble and life was not good and frustration and it was just not good. Als es Probleme gab, das Leben war nicht gut, es gab Frustration, es war einfach nicht gut. 6 months later. 6 Monate später. Everything has changed. Hat sich alles verändert. Everything. Alles. It has changed in such a powerful way that it's a real huge miracle to me. Es hat sich auf so kraftvolle Weise verändert, dass es ein riesiges Wunder ist. Für mich ist es das. I remember the conversation. I remember details of the words that I've said. Und ich erinnere mich an das Gespräch. Ich erinnere mich an Details von dem, was sie sagte. And I think 6 months later, God has allowed me to use my authority to lead these people to give them a better life. Und 6 Monate später hat Gott mir erlaubt, meine Autorität zu nutzen, um diese Personen zu leiten und ihnen ein besseres Leben zu geben. Hör zu. Ich versuche nicht, mich großartig darzustellen. Ich sage dir lediglich, wenn ich vor 6 Monaten eine harte Haltung in dem Gespräch eingenommen hätte, I As the leader of this thing that God has given me, I could have done whatever I wanted to. Als Leiter dieser ganzen Sache, die Gott mir gegeben hat, hätte ich tun können, was ich wollte. But because I've understood authority is not to use to control, but to give life to others. Aber weil ich verstanden habe, dass Autorität nicht dazu da ist, zu kontrollieren, sondern um ihnen Leben zu geben. Today this person is experiencing Zoe life change transformation victory. Erlebt diese Person heute Zoe Leben, Veränderung, Transformation, Sieg. You know, and I was just so overwhelmed. Ich war so überwältigt. I really don't think much about myself. Denn ich halte nicht besonders viel von mir selbst. I don't think I'm a very special person. Ich denke nicht, dass ich eine ganz besondere Person bin. Jesus. Wenn es nicht wegen Jesus wäre. I'm very aware. Jesus out of the equation of Reinhard, and you don't want to be around me. Doch mir ist sehr bewusst, wenn man Jesus aus der Gleichung von Reinhard rausnehme, würdest du nicht in meiner Nähe sein wollen. But having understood these principles and applied these principles, it brings life to people around me. Aber weil ich diese Prinzipien verstanden und angewandt habe, bringen sie Leben für die Menschen um mich herum. So let me ask you a question, because most people have authority over some people. Deshalb möchte ich dir eine Frage stellen, denn die meisten Menschen haben Autorität über einige Personen. Are you using authority to give life to people? Or are you using authority to have your things done? Verwendest du deine Autorität, um den Menschen Leben zu geben, oder verwendest du sie, damit deine Dinge getan werden? Jesus said, you've given me authority over all people, so I can give. Und brauchst so ein Leben für alle. Jesus sagte, du hast mir Autorität über alle Menschen gegeben, damit ich jedem das so ein Leben geben kann. Everybody, Father, you've given to me, I use my authority to give. Bei jedem, den du mir gegeben hast, Vater, verwende ich meine Autorität, um zu geben. Listen, if we use our authority to take, we don't express the heart of Jesus. Hör zu, wenn wir unsere Autorität verwenden, um zu nehmen, demonstrieren wir nicht das Herz von Jesus. If we use our authority to have our way, we're not expressing the heart of Jesus. Wenn wir unsere Autorität verwenden, um unseren Willen zu haben, demonstrieren wir nicht das Herz von Jesus. Was würde passieren, wenn jeder Christ eine einfache Sache verstehen würde? Jeden Platz, an dem ich Autorität erhalten habe, muss ich nutzen, um Leben zu geben. Gib Leben. Do you know, so quickly everything will change. Alles würde sich so schnell verändern. Gemeinden würden sich verändern. Familien würden sich verändern. Firmen würden sich verändern. Jeder Bereich unseres Lebens und unserer Gesellschaft würde sich verändern. Mögen wir doch endlich aufwachen. Und verstehen, dass Autorität uns nicht gegeben wurde, um zu kontrollieren, sondern um Leben zu geben. Do you know, I'm gonna throw something out here. Ich werde jetzt etwas rauswerfen. I made a decision when I woke up on January 1st this year in Austria. Ich habe eine Entscheidung getroffen, als ich am 1. Januar dieses Jahres in Österreich aufwachte, that I have to change some things in my life. Dass ich ein paar Dinge in meinem Leben ändern muss. These are not New Year's resolutions. I don't believe in them. Das sind keine Neujahrsvorsätze. Ich glaube an so etwas nicht. It just happened to be the January 1st. Es war einfach der 1. Januar. It already started a couple of days before that God started to start things in my heart. Es begann bereits einige Tage zuvor, dass Gott anfing, Dinge in meinem Herzen zu bewegen. But I woke up on January 1st with this kind of this almost this scream in my spirit in my heart. Doch ich wachte am 1. Januar beinahe mit einem Schrei des Geistes in meinem Herzen, in meinem Geist auf. Throw out of your life everything that takes your focus and attention from Jesus. Wirf alles aus deinem Leben hinaus, das deinen Fokus und deine Aufmerksamkeit von Jesus ablenkt. So I began to think. Also fing ich an zu überlegen. What are things that draw my focus and attention away from Jesus? Welche Dinge lenken meinen Fokus und meine Aufmerksamkeit weg von Jesus? Sinful things. Keine sündigen Dinge. What draw my focus and attention? Dinge, die meinen Fokus und meine Aufmerksamkeit anziehen. And I realized one thing that does it is the news. Und ich merkte, eine Sache, die das tut, sind die Nachrichten. No, I never really liked watching the news. Ich habe die Nachrichten noch nie besonders gerne angeschaut. And I didn't like to spend a lot of time reading them. Und ich habe auch nicht gerne viel Zeit damit verbracht, sie zu lesen. I spend about maybe 10-15 minutes a day just glancing through the headlines of what's happening in this world. Doch ich verbrachte etwa 10-15 Minuten am Tag damit, einfach nur durch die Überschriften von dem zu gehen, was in dieser Welt passiert. And I realized that doesn't do my heart good. It draws me away from Jesus. Und ich merkte, das tut meinem Herzen nicht gut, es zieht mich weg von Jesus. Deshalb weiß ich seit 1. Januar nicht mehr, was in irgendeinem Land der Welt vor sich geht. If you would ask me, is there still a war in the Ukraine and Russia, I would honestly to say, I really don't know. Wenn du mich fragst, ob in der Ukraine immer noch Krieg ist, würde ich ehrlich sagen, ich weiß es wirklich nicht. If you ask me, who is the president of Brazil, I would say, I think it's Lula, but I really don't know what happened this year. Wenn du mich fragst, wer der Präsident von Brasilien ist, würde ich sagen, ich denke, es ist Lula, aber ich weiß wirklich nicht, was dieses Jahr passiert ist. Why am I saying this? Warum sage ich das? I'm saying this because so many of us have not understood a single, very simple principle. Ich sage das, weil viele von uns ein ganz so einfaches Prinzip nicht verstanden haben. Which the early church understood. Das die Urgemeinde verstanden hatte. God has not given me authority to go and protest on the street against anything anybody does. Gott hat uns nicht die Autorität gegeben, um auf der Straße zu protestieren gegen irgendetwas, das irgendjemand not tut. Abortion, nicht gegen Abtreibung. Not against the corrupt government, nicht gegen die Regierung. Not against evil stuff. Nicht gegen böse Dinge. God has given me authority to bring life. Gott hat mir die Autorität gegeben, um Leben zu bringen. Over the last many years, all over the world. Und in den letzten Jahren sind Christen überall auf der Welt. Christians all over the world have gone on the street to protest because they think that's what they need to use their authority. Christen sind überall auf die Straße gegangen, um zu protestieren, weil sie denken, dass sie ihre Autorität dafür einsetzen sollen. So what happened? Was ist passiert? There is no life, there is death. Darin ist kein Leben, sondern Tod. Christians have protested for many, many years for abortion to stop in America. Christen protestierten in Amerika seit vielen Jahren, damit Abtreibung aufhört. And finally, a law was overthrown that has become illegal. Und endlich wurde ein Gesetz verworfen, das illegal werden. And if you follow a little bit what's actually happening, it's not got any better. Doch wenn du ein bisschen nachforschst, was tatsächlich geschah, siehst du, dass es nicht besser wurde. There is more hatred now between Christians and non-Christians. Es gibt nun mehr Hass zwischen Christen und Nichtchristen. And the people who want to abort the baby, they still abort the baby. Und die Leute, die ihr Baby abtreiben wollen, tun es immer noch. Going to other places. Sie gehen an andere Orte. So in reality, life has not been brought. In Wirklichkeit wurde kein Leben gebracht. What would have happened instead of protesting against abortion in America? Was wäre passiert, wenn man in Amerika anstatt Protesten gegen Abtreibungen and I'm not pro-abortion. Und ich bin nicht für Abtreibungen, of course not. Selbstverständlich nicht. What would have happened? Aber was wäre passiert? Every one of the, I don't know, I think there's 30% evangelicals, which weighs about 100 million evangelical Christians in America. Wenn jeder der 30% Evangelikalen, was also etwa 100 Millionen evangelikale Christen in Amerika ausmacht, every one of the 100 million Christians would have said, I use my authority to bring life, not to protest. Wenn jeder dieser 100 Millionen Christen gesagt hätte, ich verwende meine Autorität, um Leben zu bringen, nicht um zu protestieren. And would have made a public statement. Und wenn sie eine öffentliche Erklärung abgegeben hätten. Every woman who has a baby that she doesn't want, please give birth to it. I will adopt it, I will pay for it, I will take care of it, I will raise it and I will help you. Wenn jemand ein Baby bekommt, das er nicht will, dann bringe es bitte auf die Welt. Ich werde es adoptieren, ich werde für das Kind bezahlen, ich werde es versorgen, ich werde es aufziehen und ich werde dir helfen. Weißt du, was passiert wäre? What would have happened is this way more babies would have been saved and through stopping that law. Was passiert wäre, ist, viel mehr Babys wären gerettet worden, als dadurch, dass diese Gesetze aufgehalten wurden. Way, way more. Viel, viel mehr. Because our authority is to bring life. Denn unsere Autorität ist es, Leben zu bringen. Not to fight or try to protest against death. Nicht den Tod zu bekämpfen oder dagegen zu protestieren. Guys, I watched the movie yesterday. Can you believe it? Leute, ich habe gestern einen Film geschaut. Könnt ihr das glauben? Yes, I watched a two-hour movie with Clayton and with Debbie. Ja, ich habe einen zweistündigen Film mit Clayton und Debbie angeschaut. Me, Reinhard, personally, I recommend this movie. Und ich persönlich, Reinhard, ich empfehle diesen Film. Du musst ihn anschauen, Daniel. It's based on a true story and has to do with adoption. Denn er basiert auf einer wahren Geschichte und er hat mit Adoption zu tun. It's called Lion. Er heißt Lion. Have you seen it? Oh yeah, with Nicole Kidman. I... Beautiful. Did you cry? Hast du geweint? I cried so much. Ich habe so sehr geweint. It's based on a true story of adoption. Er basiert auf einer wahren Geschichte über Adoption. In the entire movie, one sentence hit me more than any other sentence. In dem ganzen Film hat mich ein Satz mehr berührt als alle anderen Aussagen. The man is grown up and in his mid-20s. Der Mann ist erwachsen, Mitte 20. And he deals with a lot of anger. Und er erlebt viel Wut in sich. And if you're on YouTube or Prime, it's for free. Wenn ihr auf YouTube oder auf Prime seid, dann gibt es ihn kostenlos. Anyhow, if you're on YouTube Prime, it's for free. Gente, você tá no Prime Video, tá lá disponível. So, look what is this one, right? Yes. No. This one. Yeah. This one. So, gente, o filme é esse aqui, ó, rapidinho, só pra vocês verem. So, jetzt zeigt Daniel den Film in die Kamera. So, in this movie. In diesem Film. This adult who's been adopted for about 20 years. Muss sich dieser Erwachsene, der nun schon fast 20 Jahre adoptiert ist, mit all der Wut auseinandersetzen, zu der Mutter, die ihn adoptiert hat. He says to her, er sagt zu ihr, that you adopted me because you couldn't have children. Du hast mich adoptiert, weil du keine Kinder haben konntest. And you know what the mother said? Und weißt du, was die Mutter sagte? No, we could have had children. Nein, wir konnten Kinder bekommen. We could have had children. Wir hätten Kinder bekommen können. We made a decision not to have children, but to adopt a child that's been destroyed. Wir haben uns entschieden, keine Kinder zu haben, sondern ein Kind zu adoptieren, das zerstört wurde. Uma criança que estava numa situação de destruição. Because to save a child from a difficult life is more important than to give life to another child. Denn ein Kind von einem schwierigen Leben zu retten, ist wichtiger als einem anderen Kind Leben zu geben. Erinnerst du dich an den Satz? Wow, nein, ich erinnere mich nicht an den Satz, das ist sehr stark, aber ich erinnere mich an den Streit. Überleg dir das. Wofür wirst du deine Autorität heute einsetzen? Wenn du ein Geschäftsmann bist, wofür wirst du deine Autorität einsetzen, um deinen Umsatz zu steigern? Not a Christian, so ahead, you're doing the right thing. Wenn du kein Christ bist, tust du das Richtige. You're not doing the right thing in the eyes of God, but in the eyes of the world. Naja, du tust nicht das Richtige in den Augen Gottes, aber in den Augen der Welt. But if you're a Christian and if you're using your authority to grow your business, you're actually using authority wrong. Aber wenn du Christ bist und eine Firma hast und deine Autorität dafür einsetzt, den Umsatz zu steigern, dann nutzt du deine Autorität in Wirklichkeit falsch. If you're using your authority to give life to people, God will grow your business. Wenn du deine Autorität einsetzt, um Menschen Leben zu geben, wird Gott deinen Umsatz steigern. Jesus sagte uns, wenn wir zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit suchen, wird für alles andere gesorgt sein. So we first seek our own success, our own victory, our own what we want, and then we wonder why we have to take care of it. Doch wir suchen zuerst unseren eigenen Erfolg, unseren eigenen Sieg, und dann wundern wir uns, dass wir für alles sorgen müssen. Life is very simple. Das Leben ist sehr einfach. We complicate everything. Doch wir verkomplizieren alles. So what would happen if every Christian in the world? Was würde also passieren, wenn jeder Christ auf der Welt would say, God, you have given me authority. Sagen würde, Gott, du hast mir Autorität gegeben. And I'm gonna use it to transmit life to everybody that is under my authority. Und ich werde sie nutzen, um Leben an jeden weiterzugeben, der unter meiner Autorität steht. Kannst du dir vorstellen, wie sehr sich das Reich Gottes ausbreiten würde? Kannst du dir vorstellen, wie viele Leben verändert würden? Wenn wir das erst einmal in unserem Herzen verstehen und entschlossen sind, es anzuwenden, also nicht nur hören und applaudieren, Halleluja, Amen, gute Botschaft, Reinhard. Heute werde ich meine Autorität verwenden, um Leben zu bringen. So one of my employees suffers, and rather than trying to just be tough on him or show him the rules, I'm gonna relieve his suffering. Einer meiner Angestellten leidet, und anstatt ihm gegenüber hart zu sein oder ihm die Regeln zu zeigen, werde ich sein Leiden lindern. Imagine, stell dir vor, if we use our authority to keep life everywhere we go. Wenn wir unsere Autorität nutzen, um Leben zu geben, wo immer wir auch hingehen, es würde nicht lange dauern und die Welt würde sich ändern. Die Urgemeinde lebte so. Wherever they went, they spread life in practical, natural ways. Wo immer sie hingingen, verbreiteten sie Leben auf praktische, natürliche Weise. And the people around them were deeply and powerfully impacted. Und die Menschen um sie herum wurden tief und kraftvoll berührt. Guys, we've barely come back alive. I mean, after 3 months, only the second live. And so many people connected with us. Leute, wir sind kaum wieder im Live zurück. Nach 3 Monaten erst das zweite Live. Und so viele Menschen haben sich mit uns verbunden. Danke. Thank you for those on Instagram who are supporting us with badges. You're very kind people. Danke für diejenigen auf Instagram, die uns mit Badges unterstützen. Ihr seid sehr nette Leute. Right, I'm gonna, you know, I thought only 10 minutes have gone, but 45 minutes have gone. Okay, ich dachte, es sind erst 10 Minuten vergangen, aber es sind 45 Minuten vergangen. That's just, maybe next week I will finish, I don't know. Don't promise, don't finish. Vielleicht beende ich es nächste Woche, ich weiß es nicht, ich verspreche es nicht, aber ich werde darüber nachdenken. So look at the very next verse. Eternal life means to know and experience you the only true God. Also schau den nächsten Vers an. Ewiges Leben bedeutet, dich als den einzig wahren Gott zu kennen und zu erleben. And to know and experience Jesus Christ as the Son whom you have sent. Und Jesus Christus als den Sohn, den du gesandt hast, zu erkennen und zu erleben. So. Also. If we are supposed to give true Zoe life to other people, which I know Jesus is the author of life, I understand. Wenn wir anderen Menschen echtes Zoe Leben geben wollen, und ich weiß, dass Jesus der Ursprung davon ist, das verstehe ich. Eu sei que Jesus é o autor da vida. Eu entendo tudo sure. Isso. Selbstverständlich. But it's through us that this life is given. Aber durch uns wird dieses Leben weitergegeben. It's through us Jesus is given. Denn Jesus wird durch uns gegeben. And we can release this Zoe life through us all day long. Und wir setzen das Zoe-Leben den ganzen Tag frei. So that through us people can connect to God and also become a fountain of Zoe life. Damit sich Menschen durch uns mit Gott verbinden und ebenfalls eine Quelle des Zoe-Lebens werden können. Hat uns Jesus nicht genau das in Johannes 7 gesagt? If you believe in me, wer an mich glaubt, out of your own self will flow a fountain of life. Aus dessen eigenem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Water of life will flow out. Wasser des Lebens würde aus uns fließen. Jesus not say, hat Jesus nicht ganz klar gesagt? Very clearly, er war so klar. That, he was so clear. Er war so klar. Excuse me, people. There you go. My son trying to call me doesn't know I'm in a live. Mein Sohn hat versucht, mich anzurufen. Er wusste nicht, dass ich in einem Live bin. Didn't Jesus tell us very clear? Hat Jesus nicht ganz klar gesagt? Through the story of the woman on the well. Durch die Geschichte von der Frau am Brunnen. Wenn du das Wasser hast, das ich gebe, wirst du niemals durstig sein. Niemals. Aber nicht nur du wirst nicht durstig sein. But also you will become a source of life. Sondern du wirst selbst zu einer Quelle des Lebens. My friend. Mein Freund. I want you to really, really grasp this powerful truth. Ich möchte, dass du diese kraftvolle Wahrheit wirklich ergreifst. That look, this true eternal life is not only knowing God, but experiencing God. And that's what the Greek really says. Schau, das wahre ewige Leben ist nicht nur Gott zu kennen, sondern auch Gott zu erleben. Und das sagt das Griechische eigentlich. So look at this. Also schau. When Jesus said, als Jesus sagte, that the authority he's using to bring eternal life, that means Zoe life of the quality with Jesus, starting now and never stopping, dass die Autorität, die er nutzt, um ewiges Leben zu bringen, also Zoe Leben, das Jesus jetzt beginnt und das niemals aufhört. So look, and this is a very important thing. Also schau, das ist eine sehr wichtige Sache. You know, Jesus said to the woman on the well. Jesus sagte zu der Frau am Brunnen. The water that I give you, you yourself will never be thirsty, but again, it'll be a fountain from you. Von dem Wasser, das ich dir gebe, wirst du selbst nicht mehr durstig werden und außerdem wird es eine Quelle aus dir werden. Mas você também se transformará numa fonte dela. So we can't just have Jesus for us. Wir dürfen Jesus nicht nur für uns haben. We can't just have Zoe life for us. Wir dürfen Zoe Leben nicht nur für uns haben. I've been very frustrated when people using New Covenant for me and my better happy life with Jesus. Ich werde sehr frustriert, wenn die Menschen den neuen Bund für sich und ihr kleines glückliches Leben mit Jesus verwenden. The New Covenant is supposed to become a life source through you to other people. Der neue Bund sollte eine Lebensquelle durch dich für andere Menschen werden. So now look what Jesus said. Und jetzt schau, was Jesus sagte. Eternal life means to know and to experience you and also me. Ewiges Leben bedeutet, dich zu kennen und zu erleben und auch mich. My dear friend. Mein lieber Freund. Zoe life is not a nice, beautiful theology. Zoe Leben ist keine nette, schöne Theologie. Zoe life is not a beautiful story written in the Bible through the finished work of the cross. Zoe Leben ist keine wunderschöne Geschichte in der Bibel, die durch das vollbrachte Werk am Kreuz geschrieben wurde. Zoe life is an experience. Zoe Leben ist eine Erfahrung. Every day that passes where you don't experience God and experience Jesus, something has been wrong. An jedem Tag, der vorbeigeht, ohne dass du Gott und Jesus erlebt hast, läuft etwas schief. It is wonderful to desire more and deeper revelation. Yes. Es ist wunderbar, sich nach mehr und tieferer Offenbarung zu sehnen. Ja. But let me tell you something. More and deeper and newer revelation without experiencing God and Jesus is not life. Aber lass mich dir etwas sagen. Mehr und tiefere und neuere Offenbarung ohne Gott und Jesus zu erleben ist kein Leben. All over the world, people are chasing one more and deeper and later revelation. Überall auf der Welt jagen Menschen immer noch einer tieferen und neueren Offenbarung hinterher. Do you know, this week I discovered something. Diese Woche habe ich etwas entdeckt. I kind of knew it, but I discovered it deeper. Ich wusste es schon irgendwie, aber ich habe es tiefer entdeckt. That in the Hebrew culture, dass man in der hebräischen Kultur, when you were reading the scriptures or when you were listening to God, wenn man die Schriften las oder auf Gott hörte, God says, listen, my people. Gott sagt, hör mein Volk. The listening always included several things. Dann beinhaltete das Hören immer mehrere Dinge. Pay close attention. Pass gut auf. Try to understand and comprehend. Versuche es zu verstehen und nachzuvollziehen. And then put it into practice. Und dann setze es in die Praxis um. Wenn Gott sagt, hör zu, dann meint er damit nicht, hey, hör mir ein bisschen zu. He says, pay attention. Er sagt, pass auf. Make sure you comprehend what I'm saying. Achte darauf, dass du begreifst, was ich sage. And make sure you do it. Und achte darauf, dass du es tust. So this week, as I was doing my studies, I found out. Diese Woche, als ich studierte, fand ich heraus, that the right and Hebrew approach to the Bible is this. Dass der richtige und hebräische Zugang zur Bibel der folgende ist. That every time you read something that God is speaking to you. Jedes Mal, wenn du etwas liest, das Gott zu dir sagt. You must ask this question. Musst du folgende Frage stellen. How can I put this into practice in my life? Wie kann ich das in meinem Leben in die Praxis umsetzen? Not just, okay, let's do something. Also nicht nur, okay, tun wir irgendwas. How can I put this into practice? Wie kann ich das in die Praxis umsetzen? So guys, today I'm going to give you a little homework, a little thought to think about and something to do. Leute, heute gebe ich euch eine kleine Aufgabe, einen kleinen Gedanken, um darüber nachzudenken, um etwas zu tun. Maybe now you need to go off to work. Vielleicht musst du jetzt zur Arbeit gehen. Maybe you will watch this whenever in the middle of the night or weekend. Vielleicht siehst du das auch irgendwann anders, am Abend, in der Nacht oder am Wochenende. But I want you to take some moment after you've watched this. Aber ich möchte, dass du dir ein paar Momente nimmst, nachdem du das angeschaut hast. And I want you to sit down with paper, a pen and the Holy Spirit. Und ich möchte, dass du dich mit Papier, einem Stift und dem Heiligen Geist hinsetzt. And say this. Dann sagst du das. Holy Spirit. Heiliger Geist. Please tell me how I can put this into practice in my life. Bitte sag mir, wie ich das in meinem Leben in die Praxis umsetzen kann. Say, Holy Spirit, please show me at least 3 ways, 3 things, 3 steps. Sag, Heiliger Geist, zeig mir mindestens 3 Arten oder 3 Sachen, 3 Schritte. How I can practice it. Wie ich das in die Praxis umsetzen kann. And then write them down. Und dann schreibst du sie nieder. And then you keep looking at them and thinking about them. Und dann schaust du sie immer wieder an und denkst über sie nach. And then you do what he's showing. Und dann tust du das, was er dir zeigt. You must have an open heart. Aber du musst ein offenes Herz haben. Because he might show you that you've used your authority for selfish reasons and now you've got to go to people and say, Guys, I'm so sorry, I've done it all wrong, I'm changing it. Denn er zeigt dir vielleicht, dass du deine Autorität für egoistische Gründe genutzt hast und jetzt musst du zu Menschen gehen und sagen, es tut mir so leid, ich habe das vollkommen falsch gemacht. Ich werde mich ändern. Some of you will have to call some people. Manche von euch werden einige Leute anrufen müssen. Do you know, the Holy Spirit is showing me right now. Der Heilige Geist zeigt mir gerade jetzt, that some of you even have to go and make public confession in the social media. Dass einige von euch sogar öffentliche Bekenntnisse in den sozialen Medien ablegen müssen, dass ihr eure Autorität nicht benutzt habt, um Leben zu bringen. Sondern ihr habt die sozialen Medien benutzt, um wieder auf euch zu verweisen. Also geh los und setz dich mit dem Heiligen Geist, Papier und Stift hin und frage ihn. How in a practical way. Show me at least three things or three steps or three ways. Wie kann ich das auf praktische Weise tun? Zeig mir mindestens drei Schritte oder drei Arten. I can use my authority to bring life. Wie ich meine Autorität nutzen kann, um Leben zu bringen. And you be quiet. Und dann bist du still. Let him speak. Und lässt ihn sprechen. Let things come to your spirit and to your heart. Lass Dinge in deinen Geist und in dein Herz kommen. And then you take all the courage in your heart. Und dann nimmst du all den Mut in deinem Herz. And you do it. Und du tust es. If we can get 1,000 people to live this, we can have a domino effect already. Wenn wir 1,000 Personen dazu bringen können, das zu leben, können wir bereits einen Dominoeffekt haben. Of course, way more than 1,000 people are going to watch this because it's translated in a different language. Aber natürlich schauen das weit mehr als 1,000 Menschen an, denn es wird übersetzt in verschiedenen Sprachen. We can impact nations. Wir können Nationen beeinflussen. You have authority to give the life of Jesus through you. Du hast Autorität, um das Leben Jesu durch dich zu geben. Do you know, weißt du? We came home from Europe. Wir kamen von Europa nach Hause. Very, very intense 5-week trip. Eine sehr, sehr intensive 5-wöchige Reise. And Debbie made a statement to somebody when we came home. Und Debbie machte eine Aussage zu jemandem, als wir heimkamen. Debbie had some euros that she took with her. Debbie hatte einige Euro, die sie mitgenommen hatte. Und ich sagte, Liebling, du musst kein Geld mitnehmen. Ich kümmere mich um alles. But she took the euros to give away. Aber sie nahm die Euro mit, um sie wegzugeben. Here is what she said when she came back. Hier ist das, was sie sagte, als sie zurückkam. You remember that? Yeah. Erinnerst du dich daran? I tried to get rid of all the money by giving it away and in the end I came home with more. Sie sagte, ich versuchte all mein Geld loszuwerden, indem ich es weggab und am Ende kam ich mit mehr nach Hause. Wenn du nur dieses einfache Geheimnis des Christentums lernen könntest. Nothing belongs to you until you give it away. Nichts gehört dir, bis du es weggibst. Nutze deine Autorität, um das Zoe-Leben wegzugeben und du wirst gefüllt werden mit Zoe-Leben. Wir werden immer mehr von dem haben, was wir weggeben. Lasst uns die christliche Welt aufwecken. Mach einen Unterschied. Demonstriere, wie herrlich Jesus ist. Du meine Güte, eine Stunde und es gibt noch weitere 50 Dinge, über die ich sprechen will. Aber nicht heute. Danke, dass du mit uns warst. Wir schätzen dich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, yes. Ciao. Ciao.